Im Dickicht. Ein Hörspiel von Gabriele Wolf. Regie Annette Kurt. Er könnte ja ein Paradies sein, dieser Garten. Wenn es keine Schnecken gäbe, keine Blattläuse, kein Unkraut. Vor allem diese Zaunwänden sind die Pest. Überall schießen sie hervor. Da, unter der Rose kommen auch schon zwei. Weg damit. Au. Verdammt. Merkwürdig. Noch nie habe ich mitgekriegt, wie sie es machen. Wie sie spüren, dass da jemand neben ihnen ist, der sich nicht wehren kann. Lehnen sich an, ganz harmlos. Sie halten sich ja nur fest und dann geht's los. Links herum. Immer links herum, das ist ihr Programm. Fesseln, würgen, überwuchern. Und dann suchen sie sich das nächste Opfer. Und blühen trotzdem so schön. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Da sind. Könnten Sie mir bitte mal das Sonnenöl rüberreichen? Jedes Jahr passiert mir das. Ich kraft es einfach nicht, dass die Sonne so runterknallt. Es war erst Mai. Ich bin schon ganz rot. Sehen Sie das da? Da. Danke. Und wenn in Ihrem Büro in Berlin mal eine Lehrstelle frei wird, dann denken Sie an mich, ja? Versprochen? Eigentlich bin ich ja froh, dass es die Zaunwände gibt. Aber ich will sie eben nur am Zaun haben. Eine schöne grüne Wand mit weißen Blüten. Keine Familie Schulze mehr. Keine Cindy mehr. Ach, Herr Schroth, gut, dass Sie da sind. Gegen den Alten von links schützt nicht mal die Mauer. Der steht auf seinem Balkon im zweiten Stock und hat den Überblick. Obwohl er erst vor 2 Monaten eingezogen ist. Da träumt sie wieder. Die Frau Schroth kriegt nichts geregelt. Typisch Großstadt. Quatscht mit den Blumen, zupft die Läuse einzeln ab. Und dann geht sie hin und gießt die Beete bei praller Mittagssonne. Der Rasen müsste auch mal wieder gemäht werden. Naja, kein Mann im Haus. Den habe ich bestimmt schon eine Woche nicht mehr gesehen. Ob der abgehauen ist? Weißt du, Bert, was ich nicht verstehe? Ausgerechnet da, wo die Schulzes ihre Liegestühle aufstellen und uns beobachten können, haben wir keine Zaunwände. Wie wär's, wenn du mir morgen ein paar Efeupflanzen besorgst? Wie? Was meinst du, Liebes? Ach, du sieh mal, wie prächtig sich meine Rose entwickelt. Als schlichten Bodendecker gekauft, und nun ist sie schon höher als der Zaun. Ja, ja. Mein grüner Daumen. Der immerhin beim Einkaufen funktioniert. Ja, wo gibt's denn sowas? Was macht die denn da? Das sieht ja fast so aus, als ob sie tote Schnecken beerdigt. Fehlt ja nur noch der Segen. 12 Uhr. Antenne Brandenburg Nachrichten. Junge Frau! Wenn Sie Ihren Kater, den Max, sucht, der ist bei mir auf dem Hof und weiß nicht, wie er nach Hause kommen soll. Soll ich Ihrem Sohn Bescheid sagen? Der kommt gerade um die Ecke. Nein, nein, lassen Sie. Das ist nichts für Michael. Da komme ich lieber selbst. Ich bin gleich da. Hi, Mom. Hast du das gesehen? Neuester Trick. Hallo, Schatz. Irgendwann holst du dir doch mal den Tod mit diesen Kunststückchen auf dem Skateboard. Ich muss nach nebenan. Max ist dort und traut sich nicht zurück. Und räum bitte das Skateboard richtig weg. Du weißt doch, wie der Kater Panik kriegt, wenn er das Ding nur von Weitem sieht. Was gibt's denn zu essen? Gleich. Wie heißt der Alte von dem Mann nochmal? Seitdem der eingezogen ist, ist da drüben alles auf Zack. Und wie penibel er das Unkraut zwischen den Pflastersteinen entfernt. Diese dürren, bleichen Beine. Der Totenschädel über blauem Halstuch. Ein Katzenhasser, darauf kann man wetten. Kein Wunder, dass sich Max vor ihm versteckt. Richtig, Mors heißt er. Naja, für den Namen kann er nun wirklich nichts. Weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was er bedeutet. Hallo, Herr Mors, ich bin jetzt da. Da, da hinten in der Ecke, neben dem Verschlag, da sitzt ihr Viech. Mag mich wohl nicht, rennt von einer Ecke in die andere, wenn ich näher komme. Ach, nehmen Sie es nicht persönlich. Er hat eben Angst. Von mir würde er jetzt auch weglaufen. Könnten wir nicht eine Mülltonne an die Mauer stellen? So ist er früher immer nach Hause gekommen. Früher, junge Frau, hier gibt's eine Hausordnung. Die Mülltonnen gehören in den Verschlag und außerdem ist hier jetzt ein Beet. Da stelle ich keine Mülltonne drauf. Als ob ihr Max mir nicht schon genug Ärger machen würde. Pest und Scheiß, das Beet voll, als ob es seins wäre. Schnappen sich das Tier und dann ist es gut. Ja, so ist gut. Komm, wir gehen nach Hause. Ist ja nicht weit. Brauchst keine Angst zu haben. Musst nur auf dem Bürgersteig bleiben, hörst du? Nicht auf die Straße rennen. Wir sind hier sicher. Ich kenne mich aus. Vertrau mir. Ich schließ schon mal auf und du kommst einfach hinterher. Braver Kater, siehst du? So schlimm ist es doch gar nicht. Verdammt, das Skateboard. Nein, Max, komm zurück. Hörst du wohl? Au, auf damit. Nun wehr dich doch nicht so. Danke, es ist nichts passiert. Du tust mir weh. Sei lieb, wir sind ja auch gleich da. Sind denn alle verrückt geworden? Michi, habe ich dir nicht vorhin gesagt, dass du dein Skateboard wegräumen sollst? Waren lecker, die Erdbeeren. Und was gibt es außer Nachtisch zu essen? Ich habe echt Hunger. Max ist wieder da, Gott sei Dank. Klar ist er wieder da. Er wohnt schließlich hier. Da, dieser Brief lag für dich im Hausflur. Mama, was gibt's denn sonst noch zu essen? Seltsam. Keine Marke drauf und kein Absender. Von wem mag der sein? Eigentlich wollte ich... Ich dachte, wir essen erst heute Abend richtig. Also, Abendbrot fällt aus. Ich bin heute Abend bei Ferdi. Die Alten grillen und wir gucken Fußball. Hast du mich vorher gefragt? Wie spät soll's denn diesmal werden? Keine Ahnung. Und überhaupt, ich werde bald 14. Ich bin kein Baby mehr. Ist Papa eigentlich wieder zurück? Bald. Aber genau weiß er's noch nicht. Er will dir jedenfalls was Schönes mitbringen. Und ich kriege Efeu-Pflanzen. Komisch. Ich dachte, er wäre wieder da. Sein Auto stand auch vorhin bei den Schulzes, oder? Das kann nicht sein, Schatz. Wie kommst du denn darauf? Ausgeschlossen. Das ist doch nicht möglich. Diese Schrift? Nein. Kann ich eine Pizza haben? Oder die Königsberger Klopse? Okay. Ich kann auch schnell zum Metzger gehen und Würstchen und Kartoffelsalat holen. Wann hast du denn mit Papa telefoniert? Immer wenn ich anrufe, kriege ich nur diese Stimme, der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Und dann quatsche ich ihm was auf die Mailbox. Meinst du, er hat mich bis jetzt auch nur ein einziges Mal zurückgerufen? Er hat übers Festnetz angerufen. Natürlich schaltet er sein Handy ab. Er ist schließlich im Ausland. Du weißt doch, wie teuer das ist. Und? Ist was mit dem Brief? Du guckst so komisch. Ach, Unsinn. Hier, nur nimm schon das Geld. Krautsalat, kein Kartoffelsalat. Und du gehst zu Fuß. Hast du mich verstanden? Geht klar. Scheiß Skateboard. Wenn Papa nicht bald wieder zu Hause ist, dreh ich die neue Glühbirne selber rein. Du traust dich ja doch nicht auf die Leiter. Polizei. Ob ich zur Polizei gehen soll? Sag mal, Friedberg, kennst du die? Wen? Die mit der rosa Lederjacke? Nee, ist wohl dein Fall, ne? Bestimmt nicht. Kika, die Frau wird Arbeit machen. Oh Mann, die ist garantiert nicht von hier. Obwohl die mir bekannt vorkommt. Aber so eine Jacke kriegst du nicht in Neuruppin. Sag deine Angie und rausch dann ab zum Shoppen nach Berlin. Ja, die Dame ist übrigens doch dein Fall. Kommt direkt auf dich zu. Glückspilz. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Bin ich hier bei der Bank? Ja, so ähnlich. Heute besonders günstig im Angebot Sicherheitsberatung und Anzeigenerstattung. Was darf's denn sein? Ich weiß nicht. Sicherheitsberatung passt wohl am besten. Sicherheit. Doch, ja. Um Alarmanlagen geht es Ihnen vermutlich nicht, oder? Ja, es ist eher eine Verunsicherung, eine Bedrohung. Ich fühle mich eben... Okay, ich habe Angst. Was ist denn passiert? Hier, lesen Sie, es geht um diesen Brief. Kerstin Schroth, das sind Sie? Ja. Schroth? Schroth? Sagen Sie, sind Sie mit diesem Architekten verwandt, der dieses Vier-Sterne-Hotel am Seeufer... Ja. Gut. Ehemann? Jetzt weiß ich, warum Sie mir so bekannt vorkamen. Sie waren doch auf dem Foto von der Einweihungsfeier. So, wann genau haben Sie denn den Brief gekriegt? Er ist gestern gegen 14 Uhr durch den Briefschlitz unseres Hauses geworfen worden. Mhm. Neuer Markt, nicht weit vom See. Na, jetzt lesen Sie doch erstmal. Geben Sie auf. Lassen Sie ihn gehen. Er liebt Sie nicht mehr. Das ist kein Drama. So etwas passiert andauernd. Aber wenn Sie ihn nicht in Ruhe lassen, dann kann es zum Drama kommen. Auch darüber steht jeden Tag etwas in der Zeitung. Ihre Zeit ist vorbei, das müssen Sie einfach einsehen. Er will weder Sie noch seinen Sohn. Sie werden Michael nicht verlieren. Und großzügig ist Bernd auch noch. Aber wenn Sie uns unser Glück nicht gönnen, gibt es ein Unglück. Ich warne Sie. Und? Was meinen Sie? Also, wenn ich ehrlich sein soll, werfen Sie den Wisch in den Papierkorb. Ja, Racheaktion einer abgelegten Geliebten. Oder von einer Dame, die abgeblitzt ist. Schauen Sie, fragen Sie doch einfach mal Ihren Mann, was dahinter steckt. Er ist seit einer Woche auf Geschäftsreise in China. Mit dem Handy nicht zu erreichen. Sein Büro in Berlin hat auch nichts vom Chef gehört. Aber um Bernd, um meinen Mann geht es überhaupt nicht. Sondern? Das ist alles Unsinn. Es gibt keine Geliebte, die ihn haben will. Es gibt auch keine Trennung oder Streit um Unterhalt. Oder um den Sohn. Was mich nervös macht, ist die Handschrift. Ja. Es ist meine. Ich habe den Brief gestern abgeschrieben. Hier, vergleichen Sie. Jemand hat meine Schrift nur nachgemacht, ist aber nicht flüssig hingekriegt. Man soll glauben, dass ich ihn selber geschrieben habe. Dann wäre ich verrückt, nicht? Wer kann das wollen, dass man mich für verrückt hält? Und warum? Nun, die üblichen Verdächtigen. Feinde eben. Wer kennt denn Ihre Handschrift überhaupt? Wem schreiben Sie denn handschriftliche Briefe? Liebesbriefe. Früher, vor Jahren. An Bernd, sonst eigentlich keine. Sehen Sie? Nein. Oh nein, mein Mann hat nichts damit zu tun. Er ist doch gar nicht da. Er kann den Brief nicht eingeworfen haben. So. Dann gibt es nur eine Erklärung. Sie haben ihn selbst geschrieben und zeigen die Sache an, um sich interessant zu machen. Bitte. Ich verstehe. Ich stehle nur Ihre kostbare Zeit. Auf Wiedersehen. Ja, hallo, hier Markowitz von der Wache. Können Sie mich mal bitte mit Frau Krause vom Einwohnermeldeamt verbinden? Ja, danke. Hallo, Kräuschen. Udo hier. Sag mal, kannst du mal ein paar Daten für mich checken? Okay, Kerstin und Bernd Schroth, Neuer Markt. Ja, genau. Der Architekt. Wie? Den findest du toll? Du, der ist nicht mehr zu haben. Ja, mit Kerstin. Schon die zweite Ehe. Naja, er 44, sie 35. Bei Hang zur Drittehe bist du dann leider altersmäßig irgendwie aus dem Rennen. Und der Sohn? Bald 14. Okay. Seit 5 Jahren hier. Gut, alt klar. Ist notiert. Du, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Na, da ist aber einer sehr eifrig. Was wollte die Dame denn? Lass den Quatsch. Nicht, was du denkst. Du, die Frau braucht Durchblick. Mann in China und nicht zu erreichen. Da kann die im Kleinkind erzählen. Aber okay, Polizeibeamten. Kannst du mal eine Halteanfrage machen? Schrot. Bernd Schrot. Die Jungs von der Verkehrsüberwachung sind mir nämlich noch nie fein schuldig. Du, den Kerl finden wir. Der hat ja gelacht. So schön hat Bernds Rose noch nie geblüht. Hey, du. Spar dir deine Kräfte. Zum Ende der zweiten Blüte ist er bestimmt wieder hier. Also halt dich ein wenig zurück. Versprich mir das. Danke. Wenigstens du glaubst mir. Guten Morgen, Frau Schroth. Pintarspiel und ihre Illustrierte. Sonst noch was? Die Spezialzigarillos für ihren Mann habe ich auch wieder reinbekommen, wa? Noch immer auf Reisen? Seit 2 Monaten? Na, dann grüßen Sie ihn von mir, falls er wieder auftauchen sollte. Ihr Mann kommt ja wohl nicht mehr. Also, wenn Sie mal Hilfe beim Rasenmähen brauchen, das mache ich. Kein Problem. Architekturbüro Schrot und Partner, Sekretariat Schrot, Guballa am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ach, Frau Schrot. Ja, die Verhandlungen dauern an, das ist normal bei so einem Großprojekt. Nein, er ist nicht zu erreichen. Warum rufen Sie nicht nächste Woche noch einmal an und dann wissen wir vielleicht auch schon mehr? Hör schon auf, Mama. Erzähl keine Märchen. Der hat uns vergessen. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf die Schule. Diese blöde Bantico nervt. Brauchst nicht zu kochen. Ich bin heute Abend mit Ahmed unterwegs. Bernd, wo bist du? Dumme Frage. Ich weiß doch, dass du mir nicht mehr antworten wirst. Mond, glotz mich nicht so an. Bernd war kein Romantiker. Keine Spur von... Sag ihr, ich lass sie grüßen. Bernd, Bernd, Bernd. Wenn man mich nur in Ruhe träumen lassen würde. Aber nein. Die Nächte kommen, die Tage gehen, es geht um den Zug. Hast du die Scherben nicht gesehen? Aber wenn Sie meinen, dass es an der Musik liegt, bitte! Ist das recht so? Nein, du Biest. Bandico hier. Ich bin die Klassenlehrerin Ihres Sohnes, Mathematik und Physik. Sie wissen, dass er häufig die Schule schwänzt, schlechten Umgang hat, in der Schule absagt, bewaffnet zum Unterricht erscheint und aufsässig ist. Ich muss dringend mit Ihnen und Ihrem Mann sprechen. Armer Michi, wer trägt er die Frau bloß? Wie habe ich damals solche Menschen ertragen? Frau Bantico? Hallo. Bleiben Sie doch sitzen. Vielen Dank, dass Sie einverstanden waren, sich mit mir an einem neutralen Ort zu treffen. Da redet es sich doch viel entspannter. Dass Sie mich sofort erkannt haben, wundert mich. Bislang hatte ich es ja nur mit Ihrem Mann zu tun. Nun, Michi hat Sie sehr treffend beschrieben. Er hat in der Schule also doch was fürs Leben gelernt. Erstaunlich. Hallo. Ja, hier, einen Cappuccino mit Milch, bitte. Frau Schroth, die Sache ist ernst. Michaels Leistungsabfall ist besorgniserregend. Er schwänzt die Schule. Wenn Sie mir mitteilen wollen, dass mein Sohn gestern 14 geworden ist, sich anfängt zu rasieren und mitten in der Pubertät ist. Danke, aber das wusste ich schon. Dass es interessantere Dinge gibt als Mathe und Physik. Diese Ansicht eint 90% der Menschheit. Ich bitte Sie. Er leistet sich auch in anderen Fächern unentschuldigte Fehlzeiten. Beschmiert das Klo mit Graffitis. Treibt sich während der Schulzeit mit verdächtigen Ausländern rum. Soll Michi vielleicht Ausländer klatschen wie so viele seiner Mitschüler? Wären Sie dann weniger besorgt? Danke. Wissen Sie, die Sache mit der Bewaffnung, das ist ein ganz harmloses Schweizer Messer, das ihm sein Vater zum 12. Geburtstag geschenkt hat. Davon hat er sich noch nie getrennt. Waffen sind aber seit dem letzten Schuljahr auf dem Schulgelände verboten, ausnahmslos. Sie wissen doch, wohin sowas führt. Na logisch. So beginnt die Karriere zum Amokläufer. Mit einem verbotswidrig mitgeführten harmlosen Taschenmesser. Regeln, Disziplin, äußere Anpassung, das ist alles, was sie ihnen beibringen. Aber auf diese Weise kommt man nur durch die Schule, nicht durchs Leben. Und ob, das sehen Sie doch an mir. Ja. Michi wird sie überleben. Generationen von Schülern haben Lehrer wie sie überlebt. Ich auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Aggressivität hat er jedenfalls von Ihnen. Ist schon schlimm, wenn sich der Vater einfach so absetzt, ohne Abschied, ohne Erklärung. Sie tun mir wirklich leid, glauben Sie mir. Aber wenn das mit Michael so weitergeht, dann sehe ich mich gezwungen, das Jugendamt einzuschalten. Wer ist denn hier aggressiv? Sie oder ich? Nur weil Sie seit Jahren Kinder tyrannisieren und deren Lebensweg zerstören dürfen, meinen Sie auch über mich Macht zu haben? Im Gegensatz zu Ihnen liebe ich meinen Sohn. Jugendamt, dass ich nicht lache. Als ob die dort nicht genügend echte Problemfälle hätten. Gut, dass Kinder nichts für ihre Eltern können. Ich hoffe nur, dass ich das beim nächsten Zwischenfall im Unterricht nicht vergesse. Sie drohen mir, sich an meinem Kind zu rächen? Ich werde mich an den Direktor wenden. Der ist jedenfalls kein alter Parteigenosse von Ihnen. Sie werden noch von mir hören. Ich könnte Ihnen einen guten Arzt empfehlen. Ich hätte sie umbringen können, wie sie da vor mir saß. Fett, hässlich. Ein Mannweib. Verquollenes Gesicht, Tränensäcke. Ob die säuft? Muss ich mich hier unbedingt fragen. Gott, der Arme. Wenn sie ihm was tut. Oder wenn man ihn mir wegnimmt. Erdbeeren. Frische Erdbeeren. Die Erdbeeren sind heute im Angebot. Zwei Schalen zum Preis von einer. Ja, ich nehme die Erdbeeren. Und vier Apfelsinen. Ich bin eine Idiotin. Ich hatte mir noch so fest vorgenommen, zu Kreuze zu kriechen. 10 Minuten mitspielen bei dem Spiel. Ist schon dabei. Und sonst? Karotten sind aus dem eigenen Anbau. Und Graffitis auf dem Klo, das auch noch. Ja, bitte 1 Kilo. Und 3 Pfund Kartoffeln. Als ob wir nicht alle früher unsere Sprüche hinterlassen hätten in diesen Kasernen. Hey, wir sind auch noch da. Richtige Menschen. Kein Menschenmaterial. Keine Ressourcen, kein Humankapital. Als ob Michi nicht schon genug durchgemacht hätte, den Vater verloren. Das wär's dann. Ah nein, die Ananas nehme ich noch. Ich muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Michi darf von der Sache nichts erfahren. Oder doch? Ich muss es ihm ja sagen, sonst versteht er nicht, wenn die Bantico ihn demnächst aus heiterem Himmel und grundlos vor der ganzen Klasse fertig macht. 150 Gramm Wildschweinleberwurst, ja genau, die ist so köstlich. Köstlich, wie die mich angestarrt hat, als ich das mit dem Direx gesagt habe. Mit dem kann sie wohl nicht. Ist ein Rheinländer wie ich. Junge Frau, ich habe wieder Lammkoteletts da, die isst sie doch so gerne. Wie die hier reden. Die isst sie, sagt sie. Dabei redet sie mich an. Meint mich? 4 Stück, bitte. Will sie? Und von der Putensalami. Will sie? Was will sie? Darüber denke ich später nach. Wie kann ich Michi helfen? Das ist jetzt wichtiger. Spargel. Ich hab's vermasselt. Echter Belitzer Spargel. Heute frisch gestochen. Na, da hatte Frau Schroth aber einen halben Makler gekauft, wa? Was darf's denn heute sein? Hallo. Was gibt's denn heute Schönes? Momentchen mal. Da haben wir ihn doch, Ihren Lieblingsfisch. Pelz. Wie immer, zwei große und ein kleines Stück. Ich weiß nicht. Oder nur ein großes und ein kleines? Wie kommen Sie darauf? Na, weil Ihr Mann doch lieber Fleisch isst. Also neulich, da hat er mir zwar nicht gegrüßt, wa? Aber Dennis hat auch rüber zum Grill und hat sich ein Würstchen drin gepfiffen. Was? Wann? Wann? Wann hat mein Mann eine Wurst gegessen? Da muss ich mal überlegen. Nachmittags. Aber der Kleine war auch dabei. Hat geregnet, kühl war es. Aber wann genau? Vor ein paar Wochen? Warum erzählen Sie mir das dann überhaupt, wenn Sie doch nichts Genaues wissen? Nur so, ich dachte... Also eigentlich dachte ich mir ja nicht. Soll es denn jetzt der Welt sein oder nicht? Nein, danke. Mir ist nicht gut. Kreislauf. Muss am Kreislauf liegen. Und im schwülen Sommer. Davon werden die Leute seltsam. Fremd. Zum Fürchten. Wie der Mors. Totenschädel über blauem Halstuch. Er muss ziemlich krank sein. So mühsam, wie der die Treppen von der Post hinabsteigt. Vielleicht kann ich so tun, als ob ich ihn nicht bemerkt hätte. Zu spät. Er sieht mir in die Augen. Jetzt lächeln. Nein, er sieht weg. Wendet sich ab. Kann auf einmal ganz flott laufen. Vor mir weglaufen. Ich muss nach Hause. Mir ist schwindelig. Wie hat er mich angesehen? Schuldbewusst? Eher mitleidig, wenn ich darüber nachdenke. Oh, gleich bin ich da. Gott sei Dank. Was liegt denn dort auf dem Bürgersteig? Etwas Schwarzes. Vor meiner Haustür. Ich will es nicht sehen. Das darf da nicht liegen. Dieses Fellbündel. Blut an den Lefzen. Max. Ein Zeichen. Vor meine Tür gelegt. Ein Zeichen. Du, Udo, da ist er ja wieder. Ja. Na, deine Flamme hat sich aber ganz schön verändert, findest du nicht? Sieht ziemlich fertig aus. Ab hier nochmal zu hoch. Übernimmst du für mich? Ich muss noch schnell was mit den Kollegen von der Verkehrsüberwachung abklären. Und von wegen Flamme. Das will ich nicht gehört haben. Und Angie schon ja mich. Hallo, Tommy? Hat gut überstanden? Ja, klar. Natürlich rufe ich wegen meiner Anfrage an. Bernd Schroth, Mercedes. Das Kennzeichen hast du noch? Okay, ich warte. Mann, ey, was für ein Lahmarsch. Du machst schon, ich hab's. Ihr habt was? Gleich zweimal. Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A24 bei Fehrbellin. Wann? Vor 3 Wochen, so. Und bei der allgemeinen Verkehrskontrolle vor 3 Tagen hier im Stadtgebiet. Verstoß gegen die Anschnallpflicht. Warte mal, vor 3 Tagen? 15. Juli. Ja, das kommt hin. Geburtstag seines Sohnes. Super. Du, vielen Dank. Ja, das erkläre ich dir später. Hab ich's doch gewusst. Wie, wo ist sie denn? Schon weg? Na, du scheinst ihr nicht gerade viel Vertrauen eingeflößt zu haben. Sie hat die Anzeige schriftlich eingereicht, nebst Gutachten und Beweismitteln. Da. Was ist in der Tüte? Da kannst du ja nachsehen, wenn du so scharf drauf bist. Ihre tote Katze stranguliert. Obwohl der Tierarzt nicht sagen kann, ob sie daran oder an den inneren Verletzungen gestorben ist, die sie außerdem noch hatte. Tatverdacht? Ja, nicht nur das, sondern auch eine Spur, die zum Mörder führt. Der Doc hat eine blaue Faserspur am Hals gesichert. Und da fiel unserer Dame gleich der böse Nachbar ein. Mors heißt er. Der konnte ihren lieben Max noch nie leihen. Und außerdem trägt er immer ein blaues Halstuch. Der hat sie am Tattag auch so komisch angesehen und ist vorher abgehauen. Du glaubst, die spinnt, wa? Naja, ganz richtig tickt die nicht. Ist nur so ein Gefühl. Wie sie mich anguckte und sagte, dieses Halstuch trug sowas nicht die FDJ. Alle Kinder, Schänder und Tiermörder, verstehst du? Die ist hier in feines Land, ganz allein gegen alle. Mhm. Und ihr Mann ist immer noch in China, wa? Na klar, sag ich doch, sie ist ganz allein. Weshalb du der armen, kleinen Frau und mich erklärt hast, dass die Polizei keine Tierkörperbeseitigungsanstalt ist. Hättest du ihr die Tüte etwa wieder in die Hand gedrückt? Mach dich lieber auf die Socken und fühl dem Herrn Morse auf den Zahn. Das ist schließlich dein Fall. Bin schon weg. Morris Eduard, 68, Rentner. Hier ist es ja. Ja, bitte? Ach, die Polizei. Kommen Sie doch da rein, Herr... Markowitz, Polizeimeister. Vielen Dank. Es geht um die Katze Ihrer Nachbarin. Haben Sie vielleicht irgendetwas beobachtet? Kater. Es war ein Kater. Max heißt er. Kaffee? Nein? Arme Frau kann einem leid tun, wenn die wüsste. Das überlebt die nicht. Was denn? Wirklich kein Kaffee? Nein. Der eigene Sohn, stellen Sie sich vor, der eigene Sohn fährt das Tier über den Haufen mit diesem Rollbrett und fährt weiter. Verstehe ich ja. Die Frau hängt an dem Tier, an Michael natürlich auch, aber mehr an Max. Sah jedenfalls so aus. Und Sie haben Max von seinen Qualen erlöst. Mit Ihrem blauen Halstuch. Ja, wir wissen Bescheid. Woher? Es war furchtbar. Hätten Sie nicht Herrn Schroth verständigen können? Wenn Sie es der Frau nicht zumuten konnten, dann doch vielleicht dem Mann. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Der soll im Ausland sein. Hat mir Frau Schroth noch vorgestern bestätigt. Wird Zeit, dass der wieder nach Hause kommt, wenn Sie mich fragen. Nur so, ich weiß jetzt ja nicht, wie ich drauf komme, aber warum tragen Sie eigentlich dieses Halstuch? Wegen der OP-Narbe. Kehlkopfkrebs. FDJ. Thälmann-Pioniere. Das war lange vor Ihrer Zeit, junger Mann. Davon verstehen Sie nichts. Tun Sie mir einen Gefallen. Sagen Sie der Frau Schroth nichts davon. Die hat's schwer genug. Von mir erfährt die kein Wort. Versprochen. Die Dame wünschen... Ach, wissen Sie, ich bin fremd hier. Touristin. Gibt es eventuell eine lokale Spezialität? Na, steht denn dazu in Ihrem Fontane nicht drin? Also, ich bin auch nicht von hier, ne? Aber der Erdbeerkuchen mit Sahne ist ausgezeichnet, den kann ich empfehlen. Oder den Eiskaffee. Den nehme ich, danke. Na bitte, klappt doch. Touristin unter Touristen. War gar nicht so schwer. Ein wenig Karneval. Schminke. Knallbuntes Sommerkleid, Hut, Sonnenbrille. Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg unterm Arm. Schön der Blick auf den See. Hier kann mir nichts passieren. Bitte sehr, gnädige Frau. Wie? Danke. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich lesen. Oder wenigstens so tun, als ob. Sonst falle ich doch noch auf. Andererseits würde ich schon ganz gerne mit jemandem reden. Harmloses Zeug. Ach, Sie sind auch zum ersten Mal hier. Woher kommen Sie denn? Nein, ich bin ledig. Keine Kinder. Bürokauffrau. Ja, das klingt wirklich harmlos. Eine graue Maus ohne Schicksal und Verantwortung. Jetzt aber schnell das Buch aufschlagen. Die zwei da vorne starren schon die ganze Zeit zu mir rüber. Wenn wir, wie im Nachstehenden geschehen soll, die Erlasse des königlichen Vaters zusammenstellen, die jener Zeit der Wiederversöhnung angehören und sich damit beschäftigen, dem wiederangenommenen Sohne sein Entree und sein Leben in Neuruppin möglichst angenehm zu machen, so wird man von der Vorsorglichkeit und einer gewissen Zärtlichkeit des Vaterherzens nicht wenig. Eines Vaters, der 18 Monate früher mit dem Tod bedroht hatte. Zu Ohren gekommen zu sein, nicht wenig überrascht. Auf einem seiner Plätze, so scheint es ihm beispielsweise zu Ohren gekommen zu sein, dass Rupin auf einem seiner Plätze den noch jetzt existierenden neuen Markt einen alten Militärgalgen für die Deserteure habe. Militärgalgen? Vor unserem Haus? Voll feinen Gefühls erkennt er, dass er an die Küstriner Novembertage von 1730 erinnern könne. Und den folgenden Erlassen trifft er Vorsorge, dass dem Auge des Sohnes solch Anblick erspart werden möge. Der Galgen soll außer der Stadt herausgeschafft, auch die Palisaden an die Mauer gesetzt und alle Schlupflöcher zugemacht werden. Muss alles gegen den 20. Juni fertig sein. Auch soll das Haus dicht bei des Obristen von Vrech Quartier, so der Kronprinz von Dero Quartier choisiret, gehörig abtiert werden. Potsdam, Reskript vom 24. Mai 1732. Zahlen bitte! Wollen Sie nicht lieber hochzahlen? Ich glaube, es geht gleich los. Ja, sofort. Sehen Sie? Da, das Segelboot. Das kennt er doch gleich. Ach du, das bisschen Wind. Damit kommen die Jungs bestimmt klar. Das Vorsegel ist doch schon runter. Mach 3,80 €. Ich kenne das Boot. Der Kleine da vorne. Das sind Michi und Bernd. Ich kenne das Boot. Das sind Michi und Bernd. Bringen Sie mir ein Fernglas, schnell. Gleich fällt er ins Wasser. Und wenn der Blitz einschlägt, das ist ein Alumast, verstehen Sie? Aber die Rechnung, gnädige Frau. Sie meinen, dass ich die Zeche prellen will? Sie blöde Kuh. Mein Mann hat dieses Hotel gebaut. Uns geht's gut. 4 Sterne und kein Fernglas? Während Michi vielleicht ertrinkt? Da nehmen Sie den Schein. Der Rest ist für Sie. Was? Jetzt wollen Sie die Knete nicht mal haben? Der Wind, das himmlische Kind. Dann laufen Sie doch hinterher. Das tun schließlich alle. Darum geht's doch. Ich kann es nicht mehr sehen. Das Boot ist weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Können Sie mir wohl meine Zahnöl rüberreichen? Ich bin kein Baby mehr. Wenn das mit Michael so weitergeht, sehe ich mich jetzt um, das Jugendamt einzuschalten. Ich bin schon ganz hoch. Ich dachte, Papa wäre wieder da. Ich könnte Ihnen einen guten Arzt empfehlen. Ich bringe dir ein paar Efeu-Pflanzen mit. Mama, was machst du denn da auf der Terrasse? Du bist ja total nass. Michi, du lebst. Was soll das? Natürlich lebe ich. Was hast du überhaupt? Ich hab dich vorhin gesehen. Du warst mit Papa segeln. Wie kann er nur mit dir segeln gehen, wenn ein Gewitter im Anmarsch ist? Und du hattest noch nicht mal deine Rettungsweste an. Du spinnst ja. Papa ist weg und will nichts mehr von uns wissen. Fängst du jetzt auch noch an? Ich hab dich gesehen auf dem Boot von Papas Geschäftsfreund. Mama, du nervst. Komm lieber rein. Wie siehst du überhaupt aus? So kannst du doch nicht rumlaufen. Wolltest du jemanden anmachen? Peinlich. Wetten, dass du mal wieder nichts eingekauft hast? Ich hab Hunger. Es gibt noch Pizza im Tiefkühlfach. Und du isst schon wieder nichts, was? Ich habe keine Lust mehr auf diese ganze Scheiße. Hilf mir. Mama, wir packen das schon. Auch ohne ihn. Er ist kein Kind mehr. Man kann richtig mit ihm reden. Das kommt ganz oben auf die Liste. Michael. Nicht mehr Michi sagen, sondern Michael. Was habe ich ihm gestern Nacht noch versprochen? Bantico, ich muss einen Termin mit dem Direktor vereinbaren. Mich entschuldigen. Jetzt gleich. Oder nein, nicht gleich. Was, wenn er sagt, sehr gern, Frau Schroth, in einer Stunde habe ich Zeit für Sie. Friseur. Erst muss ich zum Friseur. Und dann muss ich Max vergessen, sonst heule ich schon wieder. Die Zaunwände bekämpfen. Mehr essen. Die Glühbirne im Flur austauschen. Bernd einen Brief schreiben. Einen vernünftigen. Wie fange ich an? An welche Adresse schicke ich ihn überhaupt? Natürlich an sein Büro. Diese Sekretärin weiß ganz bestimmt, wo Bernd gerade steckt. Wenn er nicht sowieso in der Gegend ist. Michi ist jetzt so erwachsen. Fremd. Wie sein Vater. Was, wenn Michi mich angelogen hat? Die beiden waren auf dem Boot. Michael, was ist los? Ist doch erst 10. Schwänzt du etwa schon wieder? Hatten wir nicht gestern? Was hast du denn gestern versprochen? Die Sachen mit der Bantico in Ordnung zu bringen? Oder hast du das schon vergessen? Das war voll daneben, so mit der Alten umzuspringen. Da, Lies, ich habe eine Liste gemacht. Das Gespräch mit dem Direkt steht ganz oben. Schatz, was ist passiert? Was soll schon passiert sein? Angemacht hat sie mich. Und da habe ich sie zugetextet. Sie hat mich für 3 Tage rausgeschmissen. Jetzt verpasse ich die Mathearbeit. Die, für die ich geackert habe, um keine 5 auf dem Zeugnis zu kriegen. Wie hat sie dich angemacht? Ist doch egal. Geht dich gar nichts an. Ach, scheiße. Das kannst du dir doch denken. Die hat was über dich gesagt. Vor der ganzen Klasse. Ich hab schon wieder vergessen. Schatz, Michi. Fass mich nicht an. Mach lieber was. Du sitzt bloß rum, immer noch in diesem ollen blauen Bademantel und schreibst Listen. Unsere Klingel ist schon seit Wochen kaputt und kein Schwein kann mich mehr besuchen, einfach so, ohne Verabredung. Und die blöde Glühbirne im Flur wechsle ich jetzt wirklich selber aus. Da kannst du sagen, was du willst. Du gehst mir nicht auf die Leiter, mein Lieber. Komm nicht in Frage, nur über meine Leiche. Tut mir leid. Hab ein wenig Geduld. Das wird schon wieder mit mir. Du wirst sehen. Ein paar Tage noch, dann bin ich über die Sache mit Max hinweg. Wer macht denn sowas? Ein unschuldiges Tier ermorden? Wer hasst mich so? Du warst schon vorher komisch. Die ganze Zeit über. Seit Papa weg ist. Ich kann ihn verstehen. Und dich auch. Du hast diesen Scheißvater immer lieber gehabt als uns. Was, wenn... Und wenn dein Vater wiederkäme? Wenn ich nicht mehr da wäre, dann müsste er doch eigentlich... Hör auf! Du bist verrückt! Architekturbüro, Schroth und Partner, Sekretariat Schroth, Kubala am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Mir Ihren Chef geben. Polizeimeister Markowitz, Neuruppin am Apparat. Ist was passiert? Bei ihm zu Hause? Mit seiner Familie? Das würde ich ihm lieber persönlich sagen. Er ist zurzeit unterwegs. Jetzt sagen Sie bloß nicht in China. Das können Sie vielleicht seiner Frau erzählen, aber nicht der Polizei. Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Nummer durch. Nicht nötig, sie steht auf meinem Display. Ich werde Herrn Schroth von Ihrem Anruf in Kenntnis setzen, Herr Markowitz. Auf Wiederhören. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was passiert. Den netten Herrn Schroth, den würde ich mir nur zu gerne mal zur Brust nehmen. Wieso denn das? Was willst du eigentlich von dem? Mit dem Katzenmord. Hat der doch nichts zu tun. Und ob dieser komische Brief von ihm stammt, ist noch lange nicht raus. Ja, ja, ich weiß. Und ob überhaupt eine Straftat vorliegt, ist auch noch nicht raus. Ich bin schon froh, dass die Frau beim letzten Mal einen Strafantrag unterschrieben hat. Sonst hätte ich die Akte gleich zuklappen können. So, diensteifrig, bist du sonst ohne. Hast du dich vielleicht... Du Spinner, findest du das vielleicht in Ordnung, dass der Typ seine Frau einfach sitzen lässt? Ihr vormacht, er sei im Ausland, die Frau fast in den Wahnsinn treibt und heimlich hierher kommt. Für Ehedramen sind wir nicht zuständig. Wäre noch schöner. Und mit seinem Sohn Geburtstag feiert. Stell dir mal den Claim vor. Darf der Mutter nichts davon sagen, muss sie anlügen. Oh, wegen der Katze natürlich. Polizeimeister Markowitz, Neuruppin am Apparat. Ja, Schroth hier. Ah, schönen guten Tag. Meine Sekretärin hat mich informiert, aber ich hätte sie sowieso angerufen. Hm. Bitte, Sie müssen sofort kommen. Hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Ich komme nicht ins Haus rein. Was? Neuer Markt 16. Ja, ja. Mein Sohn Michael hat mich alarmiert. Alles klar. Wir sind schon auf dem Weg. Na los, komm schon, Friedbert. Hopp, hopp, hopp. Jetzt sind wir zuständig. Der saubere Herr hat nämlich die Übersicht verloren. Was ist passiert? Mein Sohn Michael. Er hat mich angerufen. Einmal gegen 10, weil er Ärger mit einer Lehrerin hatte. Und dann eine Stunde später, war total fertig. Mama sei so merkwürdig. Er habe Angst. Ich bin dann sofort losgerast. Aus China oder wie? Mann, machen Sie keine Witze. Ich war für 3 Tage in Frankfurt und habe mit Chinesen verhandelt. Das ist alles. Und das wusste Kerstin auch. Keine Ahnung, warum sie überall diese Story verbreitet. Ja, nun tun Sie schon was. Die Klingel funktioniert nicht. Das Telefon ist besetzt. Michael geht nicht an sein Handy und die Haustür ist blockiert. Beide Nachbarn sind nicht da. Ich weiß nicht mehr weiter. Los, Friedbert, du probierst es mit der Tür. Alter. Und Sie, Herr Schroth, erklären mir jetzt mal, was hier eigentlich Sache ist. Gut. Kerstin wollte einfach nicht kapieren, dass Schluss ist. Sie nervte, macht auf heile Welt. Glaubte sogar, dass ich mich in die Göre von nebenan verguckt hätte, ausgerechnet in dieses Handy. Die Tür ist verrammelt. Aber war es einfach nur aus und vorbei mit uns. Ich wollte nur weg. Michael, den habe ich vor 3 Wochen eingeweiht. Kannst du vergessen mit der Tür? Er wollte natürlich auch mit. Sie rufen Ihren Sohn nochmal an. Ulo, und du hörst, ob du was hörst. Ich sehe mich weiter um. Michi. Michi, nur geh schon ran. Das Handy muss im Flur liegen. Lässt er das schon mal dort liegen, wenn er das Haus verlässt? Das weiß ich doch nicht, verdammt nochmal. Tun Sie doch endlich was. Fenster ist offen. Rin? Los. Und Sie, Herr Schroth, Sie bleiben draußen. Sie haben schon genug Unheil angerichtet. Denke gar nicht dran. Geh doch meinen Sohn. So, Wohnzimmer ist sauber. Ja. Küche hoch. Was ist mit dem Hausflur? Mann, mach doch mal Licht. Der funktioniert nicht. Da steht irgendwas zwischen Flur und Haustür. Ich kann es aber nicht erkennen durch die bunten Glasscheiben. Und scheißdunkel ist auch noch. Gib mir doch mal deine Taschenlampe. Ey. Ich geh jetzt rin und halt mir bloß den Schrot vom Leib. Verdammt, der hätte draußen bleiben müssen. Sie bleiben draußen, Herr Schrot, ja? Und? Die Glühbirne. Der Junge wollte sie auswechseln. Die Leiter steht noch. Michi, das ist doch Michi. Mein Gott, lassen Sie mich zu ihm. Herr, zurück. Sie dürfen ihn nicht anfassen. Setzen Sie sich da hin auf die Treppe. Bitte. Friedbert. Ruf mal die Jungs von der Mordkommission an. Das war kein Unfall. Jedenfalls nicht nur. Blut in den Ohren. Das kann vom Sturz sein. Aber hier, die Strangulationsfurche. Der ist erdrosselt worden. Und die Kommode quer vor der Tür? Das ist ein Tatort hier. Bitte lassen Sie mich zu meinem Sohn. Bitte. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Wieso hat sie ihn... Sie wollten ihn doch ja nicht. Sie wollten ein neues Leben ohne lästigen Anhang. Das steht doch alles im Brief an Ihre Frau. Was für ein Brief? Wovon reden Sie? Sie waren hier, hatten Streit mit dem Jungen, der von seiner Mutter weg wollte, den Sie aber nicht gebrauchen konnten. Haben die Kommode vor die Haustür geschoben und sind durchs Fenster raus. Danach haben Sie uns angerufen. Wirklich, als ob Ihre Frau diese schwere Kommode verrücken könnte. Ja, Sie sind ja wahnsinnig. Fein ausgedacht, wirklich. Und schön die Spuren verwischt. Die beim Aussteigen durchs Fenster meinen. Aber den kriegen die Kollegen schon raus. Fingerabdrücke und DNA an der Kommode, DNA an der... Leiche, wollten Sie sagen? Da werden Sie nichts finden. Nichts von mir jedenfalls. Viel eher von einer verlassenen Ehefrau, die auch noch von ihrem Sohn verlassen wird, Sie Idiot. Vielleicht kriegen Sie das nicht in Ihren sturen Polizistenschädel rein. Aber denken Sie einfach mal darüber nach, wieso Kerstin mir nicht die Augen ausgekratzt hat, als ich unseren Sohn attackierte. Oder warum sie nicht angerufen hat danach. Wieso? Ist Kerstin denn hier? War sie zur Tatzeit hier? Ulo, komm her, zur Terrasse. Was machten die da bei der Rose? Was hat sie in der Hand? Die ruft irgendwas Grünes raus. Und jetzt? Jetzt bin ich so ein Rosenzweig fest. Zaunwinden. Die hat sie gehasst wie die Pest. Sie benutzt den Gürtel ihres blauen Bademantels. Damit hat sie Michi, so wie Max, den Kater. Blaue Fasern. Unfall. Es war ein Unfall, sie kann doch kein Leiden sehen. Hat Michael Ihnen das mit dem Kater erzählt? Dass sie es war? Er lügt. Wie alle hier. Ihr selbst habt. Bleiben Sie stehen. Bernd, du bist zurück. Gerade rechtzeitig, lieber. Es dauert nicht mehr lange, dann ist sogar die zweite Blüte deiner Rose schon vorbei. Kerstin, ich... Es tut mir wirklich leid. Ach. Wegen der Efeu-Pflanzen, die du vergessen hast? Das ist nicht so schlimm. Cindy ist sowieso vor ein paar Tagen mit einem jungen Typen durchgebrannt. Aber warum hast du denn den Herrn Markowitz mitgebracht? Den brauchen wir doch nicht mehr. Im Dickicht, ein Hörspiel von Gabriele Wolf. Es sprachen Kerstin Schroth, Nina Petri, Bernd Schroth, Jan-Gregor Kremp, Michael Schroth, Max von der Gröben, Polizeimeister Markowitz, Oliver Urbanski, Polizeimeister Friedbert, Bernd Michael Lade, sowie Susanne Bormann, Petra Kalkutschke, Karl Kranzkowski, Doris Plenert, Ernst August Scheppmann und Franziska Trögner. Technische Realisation Günter Kasper und Nico Schütte. Regieassistenz Felix Partenzi. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.